Ja, Freunde, ich freue mich auf eine neue Woche mit euch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio, die Nacht von Montag auf Dienstag, offene Talkradio-Sendung. Ihr könnt also anrufen zu jedem Thema, über das ihr Lust habt, mit mir zu reden. Und ich möchte euch was fragen. Kennt ihr Dagmar Schipanski? Also ich habe sie heute Abend kennengelernt, leider nicht persönlich, sondern nur im Fernsehen, in einem langen oder während eines langen Interviews. Und muss sagen, ich bin restlos begeistert. Dagmar Schipanski ist die Kandidatin der CDU, obwohl nicht CDU-Mitglied, für das Amt des Bundespräsidenten. Und nach ihrem Auftritt heute in der ARD muss ich sagen, Dagmar for President. Was ist eure Meinung, wenn ihr sie kennt? Und überhaupt, was denkt ihr darüber, dass eine Frau aus Ostdeutschland Bundespräsidentin werden soll und nicht Johannes Rau? Was ist eure Auffassung? Meine Telefonnummer 0180-5678-111. Erste Anruferin heute Nacht, das ist Christina und die ist 25 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Domian. Christina. Dein Thema. Ja, erstmal wollte ich noch sagen, ich habe alle beide Bücher von dir und ich finde die ganz klasse. Vielen Dank. Wobei das zweite Buch ist ja ein Buch von Jürgen Domian und Heller von Sinn. Ja. Genau, ja. Okay, also mein Thema ist eigentlich, ich füge mir selbst Schmerzen zu. Mhm. Und das hat angefangen vor einem halben Jahr und ehrlich gesagt, ich weiß nicht warum. Wie fügst du dir denn Schmerzen zu? Ich lasse, also wenn ich dusche, lasse ich ich drehe das Wasser bis zum extrem heißen auf und das ist sehr heiß. Also wenn ich es mir über die Hände laufen lasse, dann kann ich die Hände nicht lange drunter halten, aber bei meine Beine. Also ich lasse das heiße Wasser dann so lange über meine Beine laufen. Also du drehst den Hahn voll heiß, dass es gar nicht mehr heißer geht? Ja, so heiß es nur geht, also bis zum Anschlag. Das heißt, du hast Verbrennungen auf deinen Beinen? Ja. Mhm. Also die sind schon teilweise so rot und vernarbt. Mhm. Es weiß auch niemand. Und am meisten stört mich das, weil ich habe ja auch einen Freund und wenn wir miteinander schlafen, kriegt er das ja auch mit. Fügst du dir denn ausschließlich unter der Dusche, also mit dem heißen Wasser, die Schmerzen zu? Oder gibt es auch noch andere Sachen, dass du dir, man hört das ja oft, dass Leute sich mit Rasierklingen irgendwie die Haut aufritzen? Nee, das ist nur unter der Dusche mit dem heißen Wasser. Nur unter der Dusche mit dem heißen Wasser? Und nur an den Beinen. Nur an den Beinen. Wie hoch geht das denn? Bis zu den Oberschenkeln? Bis zu den Oberschenkeln und hauptsächlich am Knie und an den Knöcheln. Also eigentlich da, wo es am meisten weh tut. Mhm. Und das Ganze ist noch nicht so lange? Das ist noch nicht so lange. Mhm. Vorher war alles ganz normal? Ganz normal, mhm. Als das damals angefangen hat, fällt dir irgendeine Situation, ein Ereignis ein, was besonders war in dieser Zeit? Eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ob es irgendeine Stresssituation gab oder vielleicht liegt es daran, dass ich mit meinem Freund eine ziemlich stressige Beziehung habe, die vor einem halben Jahr angefangen hat. Mhm. Also wir haben uns vor einem halben Jahr kennengelernt. Ihr habt euch erst kennengelernt vor einem halben Jahr? Mhm. Und inwiefern ist das stressig? Weil wir 3 Stunden voneinander entfernt wohnen, Autofahrt, also 300 Kilometer ungefähr. Und wir sehen uns sehr selten, einmal im Monat höchstens. Einmal im Monat? Mhm. Dann habt ihr euch erst 6 Mal gesehen? Ja. Hm. Ist das denn eine schöne Beziehung? Eine wirkliche tiefe Liebesbeziehung, sofern das überhaupt möglich ist in der Kürze der Zeit? Na, ich glaube, das kann man noch nicht so sagen, da wir uns ja noch nicht so oft gesehen haben und noch nicht so genau kennen. Aber es hat halt alles viel mit dem Stress zu tun, weil er bis vor 2 Wochen noch mit seiner Ex-Freundin, mit seiner damaligen Freundin in einer Wohnung gelebt hat. Mhm. Und vielleicht hat mich das, obwohl ich eigentlich immer gesagt habe, so, das stört mich eigentlich nicht großartig, weil ich weiß, dass da nichts mehr läuft und dass er mit ihr Schluss gemacht hat und sie praktisch nur noch nebeneinander herleben. Du weißt, dass ich kein Psychologe bin, ne? Und ich will hier auch nicht küchenpsychologisch ruminterpretieren, aber wenn du das von dir aus schon so anbietest als Erklärungsmodell, ist das natürlich interessant, dass es da vielleicht irgendwie einen Zusammenhang geben könnte. Ja, ich denke schon, vielleicht, weil was anderes ist ja nicht passiert. Oder jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen oder mir ist es nicht bewusst vielleicht. Hat sich denn die Situation, nachdem jetzt die Ex-Freundin, ist er ausgezogen oder die Ex-Freundin ausgezogen? Nein, sie ist ausgezogen. Sie ist ausgezogen. Hat sich denn dadurch dein Verhältnis zu ihm auch etwas entspannt? Wir haben uns seitdem noch nicht gesehen. Wir telefonieren halt nur sehr oft. Mhm. Ist das immer schön, wenn ihr miteinander telefoniert? Ja. Ja. Mhm. Hast du ein Kind? Nein. Nee, ich höre im Hintergrund irgendwas. Nö. Dann ist das irgendwie eine falsche Wahrnehmung. Kann es sein, könntest du dir vorstellen, nur mal so, wenn ihr jetzt zusammen wohnen würdet, ne, spinnen wir mal so, dass du das gar nicht mehr machen würdest? Das weiß ich nicht, das ist eine schwere Frage. Wie erklärst du denn deinem Freund, wenn er denn nun mal da ist und er sieht das, wie erklärst du ihm das denn? Also, sehen tut es nicht, weil ich meistens das Licht ausmache, also ich mag es nicht im Hellen. Ich mag es nicht, dass er mich dann sieht. Magst du es generell nicht gerne im Hellen oder jetzt wegen der... Nee, nur deswegen. Nur deswegen, ja. Wie stark sind denn die Verbrennungen? Musst du das schon einreiben oder warst du gar beim Arzt deshalb? Nee, ich war nicht beim Arzt, aber meine Mutter arbeitet in der Apotheke. Und sie habe ich gefragt, ob sie mir mal eine Salbe macht. Und naja, es gibt ja auch noch andere Sachen, Panthenol und sowas, was man so zu kaufen bekommt, was man nehmen kann. Aber es ist halt eine sehr unebene Haut, also sehr wellig auch. Und ich mag es halt auch nicht, wenn er mich dann anfasst, nicht an den Beinen. Was ihn natürlich über kurz oder lang auch irritieren wird, ne? Ja. Und dann irgendwann musst du mit der Wahrheit rausrücken. Aber er wird mich ja dann auch fragen, warum. Ja, klar, naja. Steht denn in Aussicht, dass sich da an der Situation etwas verändert, dass er vielleicht in deiner Nähe mehr zu dir hinzieht oder du umziehst? Nee, eigentlich nicht. Das heißt, das bleibt erstmal so? Es wird erstmal so bleiben, ja. Also Christina, psychologisch musst du mit einer Psychologin reden, was vielleicht dahinter stecken könnte. Ich vermute aber auch beinahe, dass es da einen engen Zusammenhang gibt. Und vielleicht wird es ja jetzt schon besser, aufgrund der Tatsache, dass er nicht mehr mit seiner Ex-Freundin zusammen wohnt. Und vielleicht kann man ja auch arrangieren, dass ihr nun nicht nur einmal im Monat euch seht, sondern vielleicht doch zumindest zweimal im Monat. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Habt ihr ein Auto? Hast du ein Auto? Ja, beide ein Auto. Wie viele Kilometer sind das? 300. Und warum seht ihr euch denn nur einmal im Monat? Verstehe ich eigentlich auch nicht. Na, weil er hat Wochenenddienst, er arbeitet bei der Polizei und ich arbeite im Kinderheim und habe auch Wochenenddienst. Ah ja. Und dann lässt sich das immer schwierig vereinbaren. Ja, das ist dann aber eine schwierige Voraussetzung für eine gute Beziehung. Sehr schwierig. Und viel Telefonkosten, ne? Ja. Das schon. Ja. Obwohl er eigentlich so der Mann ist, wo ich mir vorstellen könnte, dass es dann doch für eine längere Beziehung doch mal. Ich glaube auch, wenn es die richtige, tolle Liebe ist, wird diese Distanz die nicht zerstören. Es werden sich Mittel und Wege finden, irgendwie für euch beide dann zueinander zu kommen. Jetzt möchte ich gerne, dass du mit meiner Psychologin noch ein Wort redest. Machen wir das so? Okay. Du legst auf und die Elke wird dich gleich nochmal zurückrufen. Ja. Alles Gute, Christina. Okay, ich danke dir. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer oder über Dagmar Szymanski, man verspricht sich ja leicht und sagt vielleicht Szymanski, aber Szymanski heißt sie nur wirklich nicht, sondern sie heißt Szymanski. Dagmar Szymanski. Dann ruft mich ganz einfach an 0180 5678 111 oder faxt mir unter 0180 5678 110. Nicole ist dran und Nicole ist 28. Ja, hallo, hier ist Nicole. Ja? Ich möchte über Säuglingstod sprechen. Und ich bin total fertig, weil ich jetzt das erste Mal bei dir anrufe. Und ich werde einfach nicht mit fertig. Ich kann da mit meinem Mann nicht drüber reden, weil er möchte da nichts von hören. Und, also wir reden über den plötzlichen Kindstod. Ja. Ja. Du bist betroffen. Ja, bin ich. Seit wann ist das passiert? Am 22. Dezember 98. Ja. Wie alt war dein Kind? 2 Monate. Magst du mal die Situation beschreiben? Ja, also ich bin morgens wie immer aufgestanden. Ich habe noch einen älteren Sohn von 13 Monaten. Und also ich habe erstmal die Rollone hochgezogen, den Großen rausgeholt und ich hörte den Kleinen eben halt nicht schreien. Und dann habe ich ihn tot im Bett liegen gesehen. Also das Erste, was man macht als Mutter, fort hochnehmen. Also, und dann habe ich erstmal Wiederbelebungsversuche gemacht. Wie hast du das gemacht? Ja, also erstmal ein bisschen geschüttelt, also und dann habe ich Herz abgehört und Puls abgehört. Aber da war nichts mehr, weil der war schon unheimlich kalt. Und es war einfach furchtbar. Und dann bin ich am Telefon gelaufen, habe die Telefonnummer von meinen Eltern halt gewählt. Und mein Vater sagte, ich komme sofort. Wo war denn dein Lebensgefährte, dein Mann? Am Arbeiten. Also ich stand erstmal da ganz alleine. Und was sollte man da machen? Also das erste, was man normal tut, ist das Kind hochheben. Und dann wurde man noch attackiert von Polizei und Kripo und. Wie war denn das? Dann kam dann zuerst dein Vater? Ja. Und dann der Krankenwagen und versuchten noch wieder zu beleben. Und die sagten uns, es besteht noch eine geringe Hoffnung, obwohl ich gesehen habe, da war überhaupt nichts mehr zu retten und zu machen. Die haben gesagt, es besteht noch eine geringe Hoffnung? Ja, hat der Arzt gesagt, der im Krankenwagen ja, halt wieder versucht hat zu beleben. Mhm. Wie lange war er bereits tot? Hat man dir das hinterher gesagt? Ja, also ich schätze mal so, ja, mein Mann sagte, ich habe gefragt, ob er ihn gehört hat in der Nacht, ob er irgendwie geschrien hat. Und er sagte ja, aber er hat nicht drauf reagiert, weil mein Sohn eben halt so war, dass er immer viel geschrien hat. Er war so auch unzufrieden. Und er hat einfach nur an sich gedacht, hat sich auf die Couch gelegt und hat hier geschlafen. Moment, meine Frage war jetzt erstmal, da reden wir gleich weiter drüber, ob du weißt, wie lange das Kind tot war. Ich schätze mal so seit 4 Uhr morgens. Hat man dir das nicht genau gesagt? Also im Stammbuch steht 3 Uhr. Mhm. Hast du, ich meine, ein 2 Monate altes Kind ist ja, also ich habe kein Kind, aber ich weiß das von Freunden, das ist ja nun sehr fidel, nachts und es schreit und so die Flasche bekommen oder die Brust bekommen. Ja. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen oder angefasst? Ja, das Schlimmste ist ja, um 11 Uhr abends habe ich nochmal die Flasche gegeben und das ist ja schon gewesen, dass er schon mal durchgeschlafen hat. Aber ich habe auch in der Nacht gar nichts gehört. Normal als Mutter hört man immer, wenn irgendwie was ist. Mhm. Nur in dieser Nacht habe ich ihm halt gar nichts gekriegt. Also ich mache mir auch Vorwürfe. Aber dein Mann hat ihn gehört? Ja. Mhm. Das hat er mir später gesagt. Und warum ist dein Mann nicht aufgestanden und hat irgendwas unternommen oder hat dich wach gemacht? Ja, er hat nur an sich gedacht in dem Moment. Er hat gesagt, ich bin einfach nur müde. Ich will einfach nur schlafen und... Er wusste ja auch nicht, dass sowas passiert. Aber instinkthalber wäre ich da schon reingegangen. Also er hat das Kind schreien lassen? Ja. Er hat sich dann auf die Couch gelegt, sagst du gerade? Ja. Warum nicht in eurem Bett? Ja, weil der muss um 5 Uhr arbeiten. Und um 3 Uhr steht er auf, um 5 Uhr muss er zur Arbeit. Und weil er so müde war, ist klar, ein Kind wird alle 3-4 Stunden wach, will die Flasche auch haben. Ja, und deshalb hat er gedacht, ich lege mich einfach mal hin. Und er hat, als er dann um 5 zur Arbeit gegangen ist, hat er nicht einen Blick zu dem Kind geworfen? Nein, hat er nicht, so wie er es mir gesagt hat. Hat er das denn sonst gemacht? Nee. Nachts auf keinen Fall, weil ich nachts für das Kind selbst da war. Wann bist du aufgewacht? Um 8 Uhr. Hast du dich denn da schon nicht gewundert, dass du die ganze Nacht nur durchgeschlafen hast? Und ich habe mich gewundert, weil ich normalerweise ein Mensch bin, der hellhörig ist. Also du hast gerade gesagt, dass du dann zuerst zu den Gardinen gegangen bist, um die Gardinen aufzumachen. Ja, genau. Geht man denn da nicht eigentlich dann zuallererst zu dem Kinderbettchen, guckt nach und macht dann die Gardinen auf? Ja, bei mir ist das so, ich habe ja noch einen ältesten Sohn, den ich zuerst rausgeholt habe, so wie immer. Und dann bin ich zum anderen Kinderbett gegangen. Aber geht man denn gerade nicht immer so ein kleines Kind, hat zuallererst zu dem ganz kleinen, vor allen Dingen, wenn so eine sonderbare Nacht hinter einem liegt, wo er sich nicht gemeldet hat? Ja, normal schon. Ne? Normal schon. Warum hast du das nicht gemacht? Ja, weil das halt immer bei mir war, dass ich erst zum Großen gegangen bin und dann zum Kleinen. Und ich mache mir auch Vorwürfe, weil ich in der Nacht nicht für ihn da gewesen bin. Ich bin auch total fertig, weil ich, der Kleine, der wurde auch nicht getauft, noch nicht getauft, was wir vorhatten jetzt im Februar. Und bei der Segnung habe ich ihn nochmal gesehen und dann habe ich ihn noch gestreichelt bei den Wacken und habe Tschüss gesagt. Und die Beerdigung, die war ganz furchtbar. Und die Beerdigung war am 24. Dezember und das ist ein Tag, den man nie vergisst. Und wann sagst du gerade nochmal, war er gestorben? Am 22. So schnell, die Beerdigung? Ja. Der Staatsanwalt hat sofort das Kind freigegeben. Mhm. Ein Was? Du hast es gerade am Anfang angedeutet. Was sagt jetzt oder welche Position hat dein Mann? Wie steht der zu der ganzen Sache und zu dir jetzt? Ja, also zu mir, also wie immer eigentlich, ich habe eigentlich so an ihn einen guten Mann. Er tut auch alles für mich, muss ich dazu sagen, aber in der Zeit, also wir haben kaum oder so gut wie gar nicht drüber gesprochen. Bis jetzt nicht? Weil er das einfach nicht hören will. Aber macht er keine Vorwürfe? Nein, das macht er nicht. Er macht sich selbst Vorwürfe. Machst du ihm auch Vorwürfe? Nee. Nein. Das wäre jetzt das Schlimmste eigentlich, was man machen könnte. Gerade in so einer harten Zeit. Und ich meine, ich muss auch dazu sagen, der ist früher geboren, als es überhaupt bestimmt war. Und der war so klein und hilflos. Und dann habe ich ihn aufgepäppelt, ne? Und so, also dass er kräftiger wurde. Und wie hieß er? Muss ich das sagen? Nein. Ich weiß ja nicht, wer von meiner Familie zuhört. Aber wissen die das denn nicht alle? Ja, sicher wissen die das alle. René. Das war also das Kind schlecht weg. Also das war, ich meine, das war so ein liebes Kind auch. Und ich meine, jedes Kind ist verschieden. Mein erster Sohn, der war auch immer Liebling. Da konnte ich nie sagen, dass der irgendwie mal. Der war ganz glücklich und der René war immer irgendwie total unzufrieden gewesen. Und hast du jetzt seit der Zeit, es ist ja nun eine ganze Weile vergangen, einige Wochen, noch nie, die ganze Zeit nicht mit jemandem richtig reden können? Nein, die schieben das alle so weg. Wie ist denn so die Stimmung überhaupt bei euch in der Familie jetzt? Ja, wie ist die Stimmung? Also normal kann ich eigentlich nicht sagen. Also, weil die sehen ja an mir auch, dass ich unheimlich trauer und... Ich meine jetzt auch gerade jetzt in eurer kleinen Familie, du, dein Mann und das andere Kind. Ja, der ganze, also der David... Kriegt das ja noch nicht mit, nee. Gott sei Dank, und der hilft mir schon so tagsüber so ein bisschen drüber weg. Aber dann abends, wenn man dann alleine sitzt, so wie ich jetzt, dann kommt alles wieder hoch. Also mit deinem Mann kann man auch nicht darüber, ihr könnt beide nicht darüber reden. Nein, ich schon, weil ich bin halt so ein Typ, ich rede dann drüber. Aber er macht zu. Ich nicht in mich rein. Und er macht voll zu, er packt alles in einen Pott, bis es übersprudelt. Nicole, es gibt bundesweit eine Eltern-Selbsthilfegruppe. Ja. Und zwar von Eltern, die betroffen sind vom plötzlichen Kindstod. Ja. Ich würde dir sehr dringend raten, mit diesen Leuten, die überall in Deutschland Ansprechpunkte haben, mal in Kontakt zu treten. Ja. Weil du dich dann mit Menschen unterhalten kannst, die genau das Gleiche erlebt haben wie du. Die gleiche Tragik erlebt haben, die gleichen Trauerphasen durchmachen und so weiter. Ja. Ich würde dir gerne anbieten, dass meine Psychologin dir eine Kontaktadresse gleich vermittelt. Ja. In deiner direkten Umgebung. Ich glaube, das wäre erstmal ein sehr wichtiger Weg. Vielleicht kannst du, wenn du es dann nicht schaffst, auch nicht in dieser Gruppe, vielleicht über diese Gruppe noch an eine Beratungsstelle kommen, die dir noch ein bisschen weiterhilft. Sollen wir mal so verbleiben, dass du jetzt auflegst und die Elke ruft dich an und gibt dir diese Telefonnummer und die Adresse? Ja, ist gut. Dankeschön. Okay, tschüss, Nicole. Tschüss. Jetzt haben wir wieder mal ein technisches Problem, wie wir das ja nun schon gewohnt sind. Ich kann hier nichts lesen. Ich höre nur gerade aus der Regie, dass alle Leute, die in der Warteschleife hängen, bitte auflegen sollen. Bitte alle Leute, die im Moment auf das Gespräch mit mir warten, auflegen, sonst kommen wir überhaupt nicht voran. Und es geht jetzt weiter mit Stefan. Und Stefan ist 20 Jahre alt. Hi. Stefan. Irgendwie bist du dann doch mal durchgeflutscht, ja, klar. Obwohl hier Chaos wieder ist. Ja. Stefan, 20 Jahre alt. Genau. Stimmt, ne? Ja. Thema. Erstmal, ich bin tierisch aufgeregt jetzt, weil das erste Mal ist, dass ich mit irgendjemandem aus dem Fernsehen rede. Hey. Halb so schlimm. Gut, okay. ich habe folgendes Problem. Und zwar, ich stecke im Moment seit 14 Tagen in einer Beziehung mit einer Frau. Und habe vor einem Monat eine Beziehung beendet mit einem Mann. Die Beziehung mit dem Mann, die hat 7 Monate gedauert. Moment, du hast seit 14 Tagen mit der Frau und bis vor einem Monat mit einem Mann. Ja. Also du warst Single, als du mit der Frau angefangen hast. Ja, genau. Du warst frei. Mhm. Bist du bisexuell? Es sieht so aus. Im Moment weiß ich nicht, weil ich halt gemischte Gefühle habe. Mhm. Stefan, geh bitte nah an das Telefon ran, dann kommst du klarer rüber. So? Ja, genau. Alles klar. Ja. Ja. Und ich habe halt im Moment gemischte Gefühle, weil ich für beide was empfinde, nur beide wissen nichts voneinander. Moment, mit der einen Frau, mit dem Typ hast du auch Schluss gemacht, oder wie? Ja. Aber du empfindest immer noch was für den? Ja. Aha. Weil wir halt durch die Kondom gegangen sind. Wie lange warst du mit dem zusammen? 7 Monate. 7 Monate. Warst du vorher nur mit Männern zusammen? Ja. Also vorher hast du gedacht, du bist schwul? Ja. Jetzt hast du dieses Mädel kennengelernt? Ja. Und das hat eingeschlagen? Ja. Und beschreib mir mal das Gefühl, was du zu dem Mädchen hast im Moment. Das Gefühl zu dem Mädchen? Mhm. Ja, ich habe sie halt ganz einfach, also ich liebe sie, sagen wir so. Mhm. Wir sehen uns jeden Tag, fast jeden Tag. Mhm. Ja, wenn sie hier ist, dann Schmetterlinge im Bauch und ich freue mich halt, dass sie da ist. Ja. Und sexuell macht es dir auch richtig Spaß? Ja. Ja. Also ihr habt... Dazu ist es auch nun schon gekommen, nach 14 Tagen. Ja. Ja. Wieso hast du denn mit dem Mann damals Schluss gemacht vor einem Monat? Weil ziemlich viele Probleme aufgetreten sind. Mhm. Weil er sich nicht mehr gemeldet hat, weil er keine Zeit mehr für mich hatte. Und ich mich halt dadurch benachteiligt gefühlt habe und keinen Ausweg mehr wusste. Mhm. Jetzt hast du Schmetterlinge im Bauch, wenn du an deine Freundin denkst. Ja. Dennoch denkst du immer wieder auch an deinen verflossenen Freund. Ja. In welcher Hinsicht? In welcher Beziehung? Also im Sinne von Sehnsucht, dass er doch auch wieder da sein soll? Ja. Mhm. Und er kommt auch morgen vorbei, weil wir noch einiges zu besprechen haben, weil es er halt nicht wahrhaben will, dass die Beziehung vorbei ist. Weiß er von der neuen Konkurrentin? Nein. Nein. Nein. Er wird aus allen Wolken fallen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, 7 Monate, die sind nicht einfach so wegzustecken. Ist klar. Das war auch schwer für mich. Ja. Weil ich auch von der Großstadt in eine Kleinstadt gezogen bin. Nur wegen ihm. Mhm. Weil wir uns über eine Anzeige kennengelernt haben. Mhm. Und naja, verschiedene Ämter haben wir durchgemacht und er hat mir auch die Wohnung besorgt hier, in der ich jetzt im Moment bin. Ja. Und es tut weh, also ich sage es ganz ehrlich, es tut wirklich weh, wenn ich jeden Tag hier die Wohnung aufsperre, dann denke ich, dass er mir halt entgegenkommt, weil er auch eine Zeit lang mit mir zusammen hier in der Wohnung gelebt hat und auch mich noch viel an ihn erinnert hier. Stefan, stell dir mal vor, wir bemühen mal die Fantasie, ich wäre eine Zauberfee. Ja. Und ich könnte jetzt so machen und dir das zaubern, was du gerne möchtest. Hm. Was wäre das? Schwere Frage. Ja. Was wäre das? Ja, eher meine Freundin. Mhm. Eher meine Freundin. Dann ist es deine Freundin. Ja. Dann ist es deine Freundin und das andere ist vielleicht ein Abschiedsschmerz, der noch da ist, aber vielleicht dann auch immer schwächer wird, wenn jetzt erstmal alles, ich sag mal, alles abgewickelt ist, auch das Formale. Er kommt ja morgen auch nochmal zu dir, wie du gerade sagst. Aber dann ist es die Freundin. Wenn du das so sagst, würde ich sagen, es ist die Freundin. Ja, klar, es tut halt wirklich... Es tut noch weh, klar. Es tut weh. Und du hast wahrscheinlich auch schöne Erinnerungen an ihn und es war eine Liebe und es sind 7 Monate, man hat einiges zusammen erlebt und hat Alltag miteinander geteilt. Aber das ist Vergangenheit. Die wirkt jetzt noch in die Zukunft, in die Gegenwart rein. Aber die Zukunft scheint dann das Mädchen zu sein. Und wahrscheinlich ist es das Allerbeste auch für eure Liebe, also deine Liebe zu deiner Freundin, wenn du jetzt deine ganze Konzentration, soweit es irgend möglich ist, halt auf sie projizierst. Mhm. Und auf diese Liebe. Ja, ich versuch's zumindest. Ja, ich glaube, es ist das Bessere. Besonders weil am Freitag war er auch hier und wir wollten zusammen weggehen. Also nur ich und mein ehemaliger Freund. Mhm. Und es ist dann so eskaliert, dass ich wirklich nicht mehr rausgehen konnte. Wir haben uns so in die Haare gekriegt. Mhm. Wir haben uns wirklich gestritten. Mhm. Weil er wollte wieder eine Beziehung anfangen Und ich habe gesagt, nee, ich kann im Moment nicht, ich habe die Kraft nicht mehr dafür. Mhm. Und Stefan, lass das zu, ja genau, leg es zur Vergangenheit. Sei glücklich, dass du eine neue Liebe gefunden hast und ein tolles Mädchen hast. Mhm. Und lebe diese Liebe. Und ja, weil mich auch die Eltern akzeptieren und die ja. Mama von ihr, die ist sowieso, also die ganze Familie ist klasse. Umso besser, ja. Umso besser. Und sieh das einfach, dass du es so ad acta legst, als einen interessanten und schönen Teil deiner Vergangenheit jetzt mit dem Freund. Mhm. Aber es ist eben Vergangenheit, es ist vorbei, es war gestern. Mhm. Hm? Alles Gute. Alles klar. Stefan. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Jetzt kommt Muharem. Stimmt das? Muharem, 30 Jahre. Hallo? Ich höre. Das hat mit dem Geburtsjahr zu tun, also. Hallo, hallo, hallo. Ja? Ich rede mit Muharem. Ja, ja, ist richtig. Ja, hallo. Du bist jetzt auf Sendung, Muharem. Ja, das erste Mal, dass ich überhaupt mal angerufen habe. Richtig, gleich beim ersten Mal. Das ist ja grandios, ich gratuliere. Ja. Danke, danke. Dein Thema. Ja, das ging ja um die neue Bundestagspräsidentin, die jetzt vorgestellt wurde. Nicht Bundestag, sondern Bundespräsidentin, pardon. Kandidatin der CDU, genau. Genau. Mhm. Und ich finde das mehr oder weniger, also ich habe nichts dagegen, dass überhaupt eine Frau in der Politik tätig ist. Ich finde es sogar sehr gut. Mhm. Die Frage ist natürlich, inwieweit die arme Frau ausgenutzt wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die mehr oder weniger einfach demontiert wird, wofür die mit Sicherheit nichts kann. Demontiert? Ja, klar, die wird nicht gewählt und die wird einfach nur verwendet. Und das ist das, was ich so der CDU, CSU ziemlich ankreide. Die hatten sicherlich schon mal die Chance gehabt, frühzeitig eine Kandidatin aufzubauen und jetzt ziehen sie die aus dem Hut raus. Und das ist ja mehr oder weniger eine graue Maus, die eine Rede abgelesen hat und die sicherlich ihre Kompetenzen hat, aber nach meiner Meinung, ich sag mal, wird das sicherlich ein Fehlschlag, weil der Johannes Rau ist einfach, der ist länger präsent, ja. Der hat eine Vaterfigur. Du sagst eine graue Maus, hast du sie heute Abend im Fernsehen gesehen? Ja, ja, ich habe gesehen, so diese Rede, die sie mal kurz gehalten hat. Und hast du nur die Rede gesehen? Ich habe die Rede gesehen. Es gab im ersten, nee, im zweiten war es, glaube ich, die Sendung Farbe bekennen. Nee, im ersten war das. Und da haben zwei Journalisten sie so in die Zange genommen. Und da war sie alles andere als eine graue Maus. Weißt du, wo ich dir vollkommen recht gebe, ist, dass die CDU, wenn die CDU Chancen hätte, richtig gute Chancen hätte, ihren Kandidaten durchzubringen, hätte sie niemals diese Frau aufgestellt. Da gebe ich dir recht. Die mag ja sehr kompetent sein, also gegen Kompetenz sage ich ja nicht, aber es geht ja um den Zeitpunkt. Ja, wir kritisieren jetzt, da sind wir uns wahrscheinlich einig, wir kritisieren die CDU. Aber dieses diskreditiert diese Frau ja nicht. Also es geht ja nicht um die Frau nach meiner Meinung. Ja, aber was schält mich jetzt die Trickserei der CDU? Es geht ja jetzt um die Kandidaten. Die CDU, ja, aber im Endeffekt dahinter steht doch mehr oder weniger die CDU, CSU. Natürlich, aber jetzt haben wir da eine, wie ich finde, sehr kompetente Frau. Natürlich, aber die könnte bei jeglicher anderer Partei sein. Könnte sie, sie ist ja gar nicht... Ich würde sie vollkommen akzeptieren, wenn sie parteilos reinkommen würde. Sie ist parteilos. Aber warum wird sie dann von denen ausgestellt? Nur weil sie mehr oder weniger aus den neuen Bundesländern kommt, weil sie eine Frau ist, weil sie hochintelligent ist. Aber man kann doch keinen Menschen ablehnen, nur weil er von denen aufgestellt wurde, die mir nicht passen. Ja, die Regierung wurde nach meiner Meinung ja abgewählt. Und ich sag mal, ich habe ja bewusst anders gewählt. Mhm. Aber die Regierung hat ja wiederum mit dem Bundespräsidenten nichts zu tun. Ja, aber das gab ja schon mal so ein richtig gutes Gerangel, wo doch damals dieser Herzog dann drauf kam. Mhm. Und da war das ja mehr oder weniger auch eine Abschießerei. Und es geht ja wirklich mehr oder weniger um Prestigekämpfe, die momentan stattfinden. Sei es mit welchem Instrument auch immer. Deswegen sollten wir alle einen Blick auf die Persönlichkeiten legen. Und ich will dir sagen, ich als SPD-Mitglied würde in diesem Fall diese Frau Schipanski unterstützen. Weil was hast du denn gegen den Rau? Herr Rau hat hervorragende Leistungen hinter sich. Lass mich mal ausreden. Er hat hervorragende Leistungen gebracht. Aber ich finde, dass er jetzt in großer Ehre auf seinen alten Teil gehen sollte. Und ich finde, dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass jemand aus Ostdeutschland, aus den neuen Bundesländern, dieses höchste Amt im Staate bekleiden sollte. Sehr wichtig, um dass wirklich das Zusammenwachsen der beiden Deutschlands gewährleistet ist. Und ich finde, dass endlich nur auch mal eine Frau ran sollte. Okay, und wegen der Frau kein Problem, aber ich bezweifle, dass das die alten und die neuen Bundesländer nur aufgrund der Tatsache zusammenwachsen sollten, dass jetzt jemand aus den neuen Bundesländern kommt. Ich glaube das nicht. Also ich finde, dass Rau repräsentiert die alte Zeit, die alte Bundesrepublik Deutschland, Nordrhein-Westfalen. Und diese Frau Schipanski könnte wirklich eine neue Zeit auch in der Berliner Republik repräsentieren. Ja, es könnte aber genauso gut der Rau. Und der Rau hat mit Sicherheit mehr Erfahrungen. Guck doch mal alleine an, was denn in NRW gewesen ist. mit den Grünen. Da haben die sich doch die ganze Zeit in den Haaren gehabt. Mhm. Und wo der Rau da war, da hat es mehr oder weniger geklappt gehabt. Der hat die Leute immer noch an einem Tisch gebracht. Mhm. Und der hat einfach die Erfahrung. Du siehst ja, was in NRW passiert. Dass die Leute mehr oder weniger mittlerweile kaum noch miteinander können. Mhm. Und es war damals zu seiner Zeit nicht da. Und das spricht ja für ihn. Und der hat unheimlich viel Erfahrung. Und von der Schipanski bis auf die Rede habe ich noch nichts gesehen. Und ich verlasse mich ja lieber auf jemanden, wo ich weiß, gut, der das ist gut. Gut, du kennst sie ja noch gar nicht. Wir alle kennen... Ich habe diesen Namen gestern auch zum allerersten Mal gehört und war sehr froh heute über die langen Fernsehberichterstattungen, um diese Frau mal ein bisschen griffig zu bekommen. Ja, die muss ja auch aufgebaut werden. Genau, das ist eine Marketingstrategie. Ja. Die wollen die ja nur aufbauen. Es kann doch genauso sein, dass alles, was die weiterbringt, nur noch gesteuert wird von hinten. Nee, das glaube ich nicht. Nein, kann ich nicht. Beobachte sie mal. Ich fand sie wirklich, also ich muss noch mal eine Presse schlagen für diese Frau. Ich fand sie heute wirklich ausgesprochen integer, eloquent. Und ich habe ihr geglaubt. Also ich fand sie wirklich eine respektable Persönlichkeit und dachte mir, von dieser Frau könntest du dich vertreten fühlen. Aber ich bin mir auch sicher, dass der Johannes Rau bei einer gleichen Reportage oder sonst was in der Richtung mit Sicherheit sich nicht unter Preis verkauft Aber hätte. Sie, Johannes Rau ist keine Frau und Johannes Rau kommt nicht aus dem Osten. Ja, da bist du ja schon fast sexistisch, wenn du mal überlegst. Du sagst von vornherein, Johannes Rau ist keine Frau. Ich finde, dass nun endlich auch mal eine Frau Bundespräsidentin werden sollte. Ich bin ja auch total dafür, aber mich stört generell, die Art und Weise, wie sie die plötzlich aus dem Hut holen. Da gebe ich dir völlig recht. Ich sage nochmal, wenn die CDU Chancen hätte, dass sie ihren Kandidaten durchkriegen würde, hätten sie niemals Frau Schipanski aufgestellt. Niemals. Du musst dir überlegen, wenn sie jetzt nicht an der Macht wären, würden die, wenn es wieder die gleiche Geschichte gewesen wäre, überhaupt eine Frau aufstellen? Nein, natürlich nicht. Das habe ich ja gesagt. Ja, und das ist das, was ich denen vorführe. Mhm. Und mich stört ja überhaupt nicht die Frau Schipanski. Okay. Mir gefällt das ja. Aber wir beide haben jetzt die Meinung ausgetauscht. Ja. Ne, glaube ich. Wir lassen das dabei. Ja. Okay. Tschüss, Moran. Ja, tschüss. So. Jetzt haben wir 1.32 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Weiter, 1.33 Uhr und 46 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute ohne bestimmte Themenvorgabe von uns. Das heißt, ihr könnt hier ganz einfach anrufen, zu welchem Thema auch immer. Oder vielleicht zum Thema, das habe ich ja gerade vorgeschlagen, Dagmar Schipanski, die Kandidatin der CDU für das Amt des Bundespräsidenten. Und an dieser Stelle schon mal ein Hinweis auf unsere Sendung übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir Star-Besuch hier. Nicht Dagmar Schipanski, sondern jemand, der weitaus populärer ist in Deutschland, nämlich Hans Meiser ist hier. Und Hans Meiser stellt sich euch, meinem Publikum. Ihr könnt Hans Meiser hier live in der Sendung alles fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Er wird Rede und Antwort stehen, hat er mir versprochen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Es geht weiter, hoffe ich, mit Ulrike. Und die ist 23. Ulrike? Eingebrochen worden. Hi. Ich habe kein Wort verstanden am Anfang. Ich sage, es ist bei mir vor 2 Tagen eingebrochen worden. Ja. Und jetzt traue ich mich da fast nicht mehr in der Wohnung zu bleiben. Erzähl mal genaueres von dem Einbruch. Ja, also ich war die Nacht über bei meiner Mutter in Mönchengladbach und kam dann circa 24 Stunden später wieder nach Hause. Ja, und dann hat meine Mutter auch noch erst ihren Freund angerufen, die war bei mir noch eben. Und während sie dann so telefonierte und ich ins Wohnzimmer ging, sah ich auf einmal, dass die Schränke dann halt offen waren. Moment, wo war deine Mutter, wie während die telefonierte? Ich meine, die war bei sich zu Hause. Die war in der Küche. Ach, die ist mit jetzt nach Hause gekommen? Ja, die ist mit mir nach Hause gefahren, weil ihr Freund in der Nähe arbeitet und die musste sie abholen. Dann hat sie noch telefoniert. Und dann bin ich halt, in der Küche habe ich dann noch die zwei Schubladen zugeworfen. Die waren so einen Zentimeter weiter auf. Habe ich mir aber auch nichts beigedacht. Und aber als ich dann die offenen Schränke sah, da wurde es mir schon ganz komisch. Und dann konnte ich aber im Dunkeln, beziehungsweise wenn draußen Nacht ist, sieht man ja nichts an den Fenstern. Da habe ich erst gar nichts feststellen können. Die Fenster waren alle zu. Ja, dann dachte ich erst, mein Schlüssel sei verloren gegangen. Und dann habe ich meinen Vater halt angerufen, der den Zweitschlüssel hat, ob der Schlüssel noch da wäre, ob der verloren gegangen wäre. Und das war nicht. Und dann habe ich halt das Loch in der Scheibe gesehen. Also der Räuber kam durch die Scheibe. Ja. Wohnst du im Erdgeschoss? Ja, Sutterer. Sutterer. Was ist alles geklaut worden? Ja, nicht viel, Gott sei Dank, weil die sind wohl mehr auf Bargeld und Schmuck aus. Und ich habe nur so Modeschmuck, das ist nichts wert. Dann haben die nur so zwei Uhren mitgenommen. Du sagst die, woher weißt du, dass es mehrere waren? Ja, was heißt die? Man sagt, es sind halt Rumänen, die so unterwegs sind. Da sage ich dann halt die, weil... Bei euch in der Gegend ist das öfters vorgekommen schon. Ja, es ist jetzt eine Serie im Moment und man vermutet, oder die sagen halt, es wären Rumänen, die mit dem Bus da durch die Gegend fahren und jeder springt da halt irgendwo rauf und die greifen da irgendwie zu. Also der Schaden hält sich in Grenzen bei dir? Ja, eine Haarschneidemaschine und zwei Uhren. Was anderes konnten sie wohl nicht gebrauchen. Im Werte von? Ach, die Uhren, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich lasse mir jetzt gerade die Rechnung noch schicken von der Firma, weil ich das nicht alles weg habe. Also verkraftbar. Ja, Gott sei Dank, aber... Der Schreck sitzt aber tief jetzt, ne? Ja, das Seelische ist halt nicht verkraftbar, weil die Wohnung ist mir jetzt total fremd geworden. Der hat da alles angucken können, meine Fotos, meine Sachen. Und da, wo ich stehe und gehe jeden Tag, da war der auch drin. Also diese Präsenz, dass da jemand durchgelatscht ist. Und auf meinem Bett waren dann auch Fußspuren oder so Fußabdrücke. Jetzt hat die Polizei mein Bettlaken mitgenommen, weil das direkt unterm Bett, unterm Fenster stand das Bett. Ja, und das ist halt alles dieses Intime. Man, man gibt da die ganzen Sachen weg und der war überall da. Also ich würde jetzt mal spontan sagen, sei froh, dass nicht, dass nichts Gravierenderes geklaut worden ist und dass die nichts wirklich zerstört haben. Ja, das sage ich mir auch. Nur andererseits, ich kann da in der Wohnung einfach nicht mehr schlafen, weil man sagt, die seien so brutal, wenn man die erwischen würde. Und daher bin ich froh, dass ich nicht zu Hause war, würden die einen direkt abknallen. Ne? Ist die Wahrscheinlichkeit aber relativ gering, dass sie in diese Wohnung noch einmal einbrechen? Ja gut, aber ich weiß ja nicht, was das für welche sind, wenn das Gruppen sind, die unterwegs sind. Ist, man kann sich nicht dagegen wehren. Bei jedem Geräusch schrecke ich dann auf, mache den Fernseher leise, dann horcht man, man liegt da mit Messer neben dem Bett und man fühlt sich überhaupt nicht mehr sicher. Weil in dem gleichen Haus, ein Balkon über mir, ist vor zwei Jahren eingebrochen worden und da waren die zu Hause. Das interessiert die also nicht, ob du zu Hause bist oder nicht. Und da sagte die Polizei zu denen, seien sie froh, dass sie nicht wach geworden sind. Weil die wohl so brutal sind, die warten bis Licht aus ist, dann gehen die rein. Ja, und wenn du dich da muckst, dann... Und deshalb habe ich so eine Angst. Weil wenn ich da jetzt gelegen hätte... Kann ich verstehen. Also ich kann... Ich glaube, das andere, das wird sich legen. Wenn du sagst, die sind in meine Intimsphäre eingedrungen, ist nicht so schön, aber das ist wahrscheinlich überwindbar. Aber diese Angst, die kann ich gut nachvollziehen. Dass du jetzt einfach da liegst, wenn es auch vielleicht gar nicht mehr begründet ist, dass das nochmal genau in der Wohnung passiert. Aber die Angst hat man. Die hätte ich auch. Die hätte ich auch. Und was macht man dagegen? Ja, also mit meiner Schwester rede ich drüber. Ich bleib dann auch ab und zu bei meiner Schwester. Aber ich meine, ich wollte jetzt sowieso demnächst ausziehen. Da kriegt man richtig Mut auf solche Leute, ne? Ja, und vor allen Dingen, das ist ja noch der Witz, ich hatte meinen Vater so gefragt, ob man sich da denn nicht wehren könnte, wenn die einen bedrohen. Ja, es sei wohl so im Gesetz verankert, dass der Einbrecher ein höheres Gut darstellt als dein Eigentum. Und also du dürftest einen Einbrecher jetzt nicht, wenn zum Beispiel die Scheibe klirrt, in dem Moment dann durch die Scheibe stechen, ohne dass du siehst, dass er bewaffnet ist. Und das ist eben so als Frau, ich finde das ein Ding, dass es solche Gesetze gibt. Ich darf mich also nicht wehren in dem Sinne. Erst wenn er richtig die Waffe zückt und... Absurd, ja, absurd. Sonst kriegst du einen wegen Totschlag. Ja. Also es ist nicht mehr erlaubt, da in deiner Wohnung zu machen, was man will. Sag mal, Ulrike, kannst du denn vielleicht, wahrscheinlich ist es nicht so einfach, da gleich auszuziehen, ne? Ja, ich habe die jetzt aber sowieso zufällig gekündigt gehabt. Ach so. Mhm. Ja, dann erübrigt sich das Problem, erledigt sich das ja. Spätestens in drei Monaten. Naja, aber die ganzen anderen Nächte jetzt. Also die drei Monate noch. Ja, also immerhin, was für ein Glück, dass sich das jetzt so gerade zufällig dann so ergeben hat. Ne? Ja, sonst hätte ich sie eh jetzt gekündigt. Von daher, dann wären es auch jetzt noch. Man muss ja immer zum Ersten kündigen. Ne? Du musst sehen, dass du irgendwie die drei Monate rumkriegst. Vielleicht mit viel woanders schlafen, bei Freunden und... Ja, das kann ich einfach nicht erzählen. Dann kommt nachher nochmal jemand, wenn man nicht da ist. Ja, natürlich. Nein, du hast du denn, ich hoffe, demnächst keine Souterrainwohnung wieder. Nee, ich glaube nicht. Also es sei denn, es gibt von außen so feste Jalousien oder Gitter davor. Und das ist nämlich alles einfach verglast gewesen. Und das Witzige ist, also ein Balkon drüber, die haben alle schon diese abschließbaren Fenstergriffe. Mhm. Das wäre ja vielleicht schon was gewesen. Nee, ich meine die nächste Wohnung, deine neue Wohnung, liegt die höher? Ja, die liegt höher. Die liegt höher, Gott sei Dank. Mensch, Ulrike, da kann ich dir nur wünschen, dass du aus dem Schock irgendwie rauskommst, die drei Monate ganz gut rumkriegst. Ich hoffe, dass die Gesetze vielleicht nochmal geändert werden, so wie es früher war. Tja. Dass man es ja verteidigen kann, weil es ist wohl angeblich auch noch nicht mal erlaubt, dass man da irgendwelche Fallen hinstellt oder so, ne? Ehrlich nicht? Nee, es sieht wohl so aus, dass man muss damit rechnen, dass einer in die Wohnung eindringt, dass dem nichts passiert. Ich habe gesagt, was sind das für doofe Gesetze? Ich meine, der kann ja auch damit rechnen, dass ihm was passiert, wenn er reingeht. Ich kenne die Gesetze nicht, halte es aber durchaus für möglich, dass du recht hast, dass es so absurde Formulierungen da gibt. Ja, es soll jemand im Swimmingpool ertrunken sein und dann hieß es, warum haben sie den Swimmingpool nicht abgedeckt, obwohl er da nichts zu suchen hatte. Was sind denn das für Gesetze, bitte schön? Ulrike, komm gut über die Zeit. Ja. Ich hoffe, dass es dir nicht wieder passiert. Ich glaube, dass es nicht mehr passiert. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr unwahrscheinlich, dass es nochmal so kommt. Na, ich hoffe nur, dass die Bevölkerung auch die Augen offen hält. Also ich habe nämlich jetzt bis jetzt auch keinen Zeugen. Ja. Und die Polizei wird jetzt eigentlich, dass wenn man mal was hört, dass man auch gleich anruft und nicht immer so wegsieht wie die anderen Leute. Das ist ein guter Aufruf. Den kann man immer und immer wieder machen. Alles Gute dir. Ja, okay. Tschüss, Ulrike. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Steffi und die ist 20. Steffi? Steffi? 20 ist nicht da. Wir haben ein Chaos heute hier. Frage in die Regie, was machen wir jetzt? Hallo, mit wem? Klaus? Ja. Klaus, wie alt bist du? 18. 18? Ja. Und über was unterhalten wir beide uns? Ja, ich habe folgendes Problem. Ich weiß nicht so recht, was ich jetzt tun soll. Und zwar geht es darum, ich habe Erfahrungen mit Mädchen gehabt und aber auch schon Erfahrungen mit Jungen. Mhm. Heute ist der Abend der Bisexuellen. Ja. Es war vorhin schon mal jemand am Telefon. Ja, genau. Wie hieß er noch? Stefan. Ja, ja. Genau. Und das hat mich auch schon sehr interessiert, was er da so erzählt hat. Mhm. So ganz ist es bei mir nicht. Wie ist es denn bei dir im Moment? Bist du in irgendeiner Bredouille, in der du leidest? Also leiden eigentlich nicht. Ich habe momentan zwar keine feste Beziehung. Ich habe ich kenne jemanden, ein sehr guter Freund von mir. Und mit dem treffe ich mich halt manchmal. Und manchmal wird das dann halt auch etwas heißer. Ja, genau. Sprich, es gibt Sex. Ja. Aha. Aber, du hast wahrscheinlich irgendein Aber, sonst hättest du nicht angerufen, ne? Ja, es ist halt so, dass ich mich halt auch sehr für Frauen interessiere. Mhm. Und, naja, aber irgendwie auch mehr für Männer. Hast du denn schon mal, du bist, was hab ich gesagt, 18 Jahre? Ja. Süße 18 Jahre alt? Ja, werde aber morgen 19. Hey, morgen 19. Ja. Ich darf noch nicht gratulieren. Nee. Morgen denke ich an dich, wenn du 19 wirst. Okay. Klaus, hast du denn schon mal mit einem Mädel was gehabt? Ja, natürlich. Natürlich. Mein erstes Mal habe ich mit einem Mädchen erlebt. Mhm. War recht interessant. Und seitdem aber ist nicht mehr viel gelaufen mit Frauen? Doch, schon mal wieder, ja. Mhm. Warst du denn schon mal verliebt, richtig verliebt in ein Mädchen? Eigentlich nicht so richtig. Also in ein Mädchen habe ich mich noch nie so richtig verliebt, aber in Jungs schon mehr. Mhm. Warst du mit jemandem schon mal längere Zeit, zumindest einige Monate zusammen? Ja, ich habe mal jemanden in Frankfurt kennengelernt, weil in dem Ort, wo ich wohne, ist das halt so, wenn ich mich da auf eine Beziehung mit einem Jungen richtig einlassen würde. Wirst du gesteinigt? Ja, so ungefähr. Die Richtung, ja. Mhm. Ja, und deswegen, ich hatte halt mal eine Beziehung mit ihm. Wir haben uns zwar sehr selten gesehen, aber es war eigentlich eine recht schöne Zeit, muss ich sagen. Mhm. Also Klaus, das Problem ist ja immer noch nicht klar, was dich umtreibt. Dass du auch auf Frauen stehst und Mädels nett findest. Ja. Und du nicht direkt weißt, was du bist oder wie. Ja, genau. Das aber auch. Man, ja? Es geht halt auch darum, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt outen soll oder nicht, weil... Wo? Bitte? Wo? Ja, also den Leuten Bescheid sagen. Ich meine, mein Freundeskreis weiß nicht Bescheid und meine Eltern wissen es auch nicht. Mhm. Und, naja. Also, bei mir bist du an einer Adresse, die fast immer sagt, ja, oute dich. Sagst den Menschen, dass du nicht so bist, wie die meisten dich erwarten. Dass du zumindest nicht rein heterosexuell veranlagt bist. Ja. Sag es. Und du scheinst ja bisexuell zu sein, dann nenn dich bisexuell. Vielleicht wirst du in 10 Jahren mehr schwul sein oder mehr auf Frauen stehen. Es ist ja völlig wurscht. Aber es tut einem selbst immer gut, wenn man das nach außen trägt, wenn man es repräsentiert, wenn man es sagt. Es ist einfach gut. Ja. Ja, nur das, was mich halt auch manchmal ziemlich trifft, also so in meinem Freundeskreis oder so, da werden halt auch ziemlich oft Witze so über Schwule gemacht und sowas. Und das... Dann schluck diese Witze nicht runter, sondern reagiere mal ganz krass und wenn so ein Witz fällt, dann sagst du, aha, das finde ich also witzig, ich bin auch so. Ja. Wollt ihr euch über mich lustig machen? Mhm. Das ist natürlich ein Hammer dann, ne? Ja. Aber das ist ein Befreiungsschlag für dich. Mhm. Ja. Ich meine, es ist natürlich schwierig, wenn man in einem kleinen Ort lebt. Ja. Und in der Provinz lebt, ist mir schon klar. Dann, du musst es ja auch nicht mit Pauken und Trompeten gleich machen. Aber so peu à peu fände ich das schon gut und sicher für dein Selbstverständnis und für dein Eigenempfinden mit Sicherheit richtig und gut. Das ist, also, wenn wir jetzt vielleicht noch genug Zeit haben, ich habe noch ein weiteres Problem, also Problem kann man das nicht sagen, aber das ist mir mit der Zeit auch so aufgefallen. Das habe ich jetzt vor einigen Tagen auch schon mal gesehen, da hat jemand angerufen, der war Fußfetischist. Mhm. Und das ist mir auch irgendwie aufgefallen, dass ich auch irgendwie so ein bisschen auf Füße stehe und so. Aber komischerweise nur auf bei Männern, also bei Jungs. Und das und? Hat mich jetzt auch irgendwie noch so ein bisschen irritiert. Ja. Ich glaube, auch da kann ich dich nur ermutigen, wenn du auf Männerfüße stehst, steh auf Männerfüßen. Wenn du die entsprechenden Partner findest, mit denen du das teilen kannst, ist das doch völlig in Ordnung. Was meinst du, wie viele Menschen solche Leidenschaften haben? Ja. Egal, ob jetzt schwul oder hetero oder weiß ich was. Der eine steht auf Ohren, der andere steht auf Füße, der dritte steht, weiß ich, auf Nasen oder wie auch immer. Ja. Aber das ist nichts Anrüchiges, überhaupt nicht. Und wenn du die Gelegenheit hast, demnächst das mal ein bisschen zu leben, leb es, versuch, probier es einfach aus und mach es einfach. Ja, ich probiere es also. Alles Gute, ich wünsche dir viel Glück. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Klaus. Jetzt ist Steffi dran und die ist 20, stimmt das? Hallo? Ja, Steffi. Nee, Annette. Annette. Also, du verstehst mich jetzt. Ich verstehe dich jetzt, ja. Wie alt bist du? Ich bin 26 Jahre. 26, ja. Und bin Studentin. Ja. Aus Saarbrücken. Ja. Ja, und der eigentliche Grund, weshalb ich anrufe, ist halt die erste Anruferin, die du hattest, die hat erzählt, dass sie sich halt so die Hände aufgebrüht hat. Ja, und die Beine vor allen Dingen. Mhm. Ja, und die Beine. Und also ich habe so etwas Ähnliches, das nennt man Borderline-Syndrom. Mhm. Also ich habe mir mit Rasierklingen die Arme aufgeschnitten, die Hände, die Oberschenkel, ja. Alles, also wirklich alles. Ne? Mhm. Und das ist dann irgendwann weggegangen und dann habe ich aber angefangen zu studieren und das ging halt einigermaßen ganz gut und habe aber relativ viel getrunken. Mhm. Ne? Und dann sind sehr viele Sachen in meinem Leben passiert, wo nicht mehr so gut waren, also wo mir halt der Halt gefehlt hat und da habe ich halt sehr viel getrunken und in der Zeit halt auch dann nochmal extrem viel geschnitten. Das nennt man Regression. Ja, und dann hatte ich halt nicht nur ein Problem, sondern ich hatte zwei. Mhm. Also ich hatte ein ganz ausgeprägtes Borderline-Syndrom und ich habe halt angefangen, Alkoholmissbrauch zu betreiben. Alkoholmissbrauch heißt, du hast immer gesoffen und bist du Alkoholikerin geworden? Ja, also es ist so, bis heute macht man bei mir keine Suchttherapie. Mhm. Man sagt immer, es ist eine Angststörung und du versuchst, also ich habe halt nie Schnaps getrunken oder Wein oder irgendetwas Hochprozentiges, sondern immer nur Bier, weil das eine sehr beruhigende Wirkung hat. Mhm. Und ich würde dich gerne fragen, du hast dich ja offensichtlich dann auch im Rahmen einer Psychotherapie oder einer Therapie mit diesen Phänomenen beschäftigt. Ja, genau. Weißt du in deinem Fall, woher es kommt, welche Zusammenhänge da sind? Ja, ich weiß es, aber es ist eine sehr schwierige Frage. Also eine Frage, die halt ziemlich wehtut. Es ist einfach so, also mir hat halt der Vater gefehlt. Mhm. Es ist halt, also ich hatte eine Familie, eine intakte Familie, in Anführungsstrichen und nach außen hin. Mein Vater ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, mhm. nur hat so, sehr, sehr viel Geld verdient, hat mir auch immer Geld gegeben, mhm. aber er trinkt mhm. und er braucht Tabletten. Mhm. Und hat das aber wunderbar nach außen hin gekriegt, also toll, ne? Mhm. Also du meinst, dass das... Aber er war nie da. Mhm. Er also war halt wirklich nie da. Dass die fehlende Liebe des Vaters ja. mit eine Ursache ist, dass dieses bei dir sich dann so entwickelt hat. Also im Laufe der Therapie hat man irgendwie rausgefunden, dass es nicht nur mit einer der Ursachen ist, sondern dass es eigentlich das Hauptproblem mhm. ist irgendwie. Mhm. Dass man halt irgendwie im Halt dann, also keinen Halt mehr hat im Leben und keine mhm. Sicherheit. Und dieses mhm. Urvertrauen. Ja. So von Freud her, ne? Wie lange hast du dich jetzt dann alleine damit rumgeschlagen? Schrecklich lange. Viel zu lange. Nämlich? Ich hätte viel früher was machen müssen. Also ich habe mich damit über 10 Jahre rumgeschlagen. 10 Jahre. Mhm. Und was war denn ausschlaggebend für dich, dass du sagst, ich gehe in fachmännische Behandlung, Beratung? Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt 26 und ich habe halt mit 15 oder so angefangen, mich aufzuschneiden. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch keinen Tropfen Alkohol getrunken. Mhm. Ich habe noch keine Zigarette geraucht. Ich hatte noch nicht mal Kaffee getrunken. Mhm. Also ich war wirklich einfach nur verblutet von oben bis unten. Also die Jeans haben dann halt in den Beinen geklebt. Mhm. Ich war Gymnasiastin, habe halt morgens Klausur geschrieben in Mathe und abends halt auf dem Klo gehockt und, mhm. und geschnitten. Was war denn dein Ausschlaggebend, dass du gesagt hast, es muss jetzt was passieren? Ja. War das der Alkohol? 10 Jahre später, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Weil Alkohol macht halt irgendwann Menschen kaputt. Und natürlich, ja. ja. Und man kann dann wirklich nicht mehr weiter. Du musst dein Körper ja auch voller Narben sein. Ich hatte sehr viel Glück, muss ich sagen. Also es ist alles außer an den Handgelenken und an den Armen gut verheilt. Du bist jetzt noch in einer Therapie. Ja. Wie geht es dir jetzt? Wie würdest du deinen Zustand beschreiben? Ich würde beschreiben, es ist schwierig. Es ist wie Laufen lernen. Mhm. Also jeder Schritt ist ein bisschen schwieriger und ein bisschen schwerer, aber wenn man gemacht hat, dann denkt man, klasse, ich bin einen Schritt weiter. Mhm. Wie lange bist du jetzt in der Therapie? Wie viele Jahre? Oh nee, Jahre ist es noch gar nicht. Also ich bin jetzt seit 3 Monaten, wo ich mir wirklich helfen lasse. Ach so, ja. Ich habe halt letzten Jahres im Mai meine letzte Prüfung gemacht. Als was? Und ich studiere Biologie und Germanistik auf Lehramt am Gymnasium. Mhm. Und habe dann im Mai meine letzte Prüfung gemacht, schon richtig klapprig, also ein richtiges Frack praktisch. Mhm. Und bin da rausgestolpert und habe als allererstes eine Tankstelle aufgesucht, ne, und erstmal Bier mhm. gekauft, mhm. ins Bett gelegt. Und dann danach ging eigentlich gar nichts mehr. Also dann konnte ich wirklich gar nichts mehr machen. Mhm. Ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte nicht mehr das Haus verlassen. Und von da kam der Punkt, wo du gesagt hast, ich muss was tun. Nee, noch nicht. Also von da kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh Gott, irgendwas passiert in meinem Leben und ich weiß nicht, was es ist. Mhm. Und ich denke, so geht es ganz vielen da draußen. Also man weiß gar nicht, was passiert denn mit mir. Mhm. Und man liegt nur noch da und man wartet, dass es einem wieder gut geht, dass man wieder funktionieren kann. Und dann haben meine Eltern mich irgendwann abgeholt, also meine Mutter und mein Bruder, und haben mich halt in die Psychiatrie geschleppt. Mhm. Und das muss man sich wirklich vorstellen, das war eine geschlossene. Also mhm. die Tür wurde abgeschlossen mhm. und ich bin da morgens aufgewacht und war eingesperrt. Findest du es im Nachhinein gut, dass das so doch gekommen ist? Also diese Aktion an sich war vielleicht nicht so gut, mhm. sondern vielleicht ein bisschen später, als ich wieder nach Hause gekommen mhm. bin und ich selber gemerkt habe, oh Gott, ich muss was machen. Und mhm. dann bin ich halt hier in meinem Studienort in die Klinik gegangen mhm. und da hat man mir sehr geholfen. Also da hat man mich wirklich auf den richtigen Weg gebracht. Also Annette, auf dass es weiter aufwärts geht. Ja, und vor allen Dingen, also ich muss ja auch dann nochmal meinen Respekt zum Ausdruck bringen, dass du, obwohl du so krank warst all die Jahre, dann doch dein Studium absolviert hast und abgeschlossen hast. Das ist schon eine tolle Leistung, finde ich. Also ich freue mich über das Kompliment, aber ich glaube, das ist nicht ganz richtig, weil ich habe mich wirklich sehr schlau gemacht und ich denke, sehr viele Ärzte, sehr viele Rechtsanwälte, sehr viele Leute, die da irgendwo sitzen, mhm. die haben riesige Probleme und mhm. Die trinken das weg oder mhm. die machen ja. irgendwas anderes. Und man dennoch, ich kenne genug andere Beispiele, wo die Leute dann wirklich nichts mehr gebacken kriegen und ihr Studium geschmissen haben und so weiter. Dir soll es besser gehen demnächst. Ja. Persönlich alles Gute und in deinem Job, so du dann einen bekommst, dazu drücke ich dir auch die Daumen, auch nur das Beste. Vielen Dank. Wenn ich noch eins sagen darf, wer jetzt zuhört und wer das Gleiche hat wie ich, also Borderline, der sich halt irgendwie verletzt und zum Schluss da liegt und blutet oder verhäutet ist oder was weiß ich, es gibt Hilfe raus. Mhm. Okay. Tschüss, Annette. Ja. Ciao. Ciao. Jetzt ist Steffi. Jetzt ist sie dran. Stimmt das? Ja. Steffi, 20 Jahre, hi. Ja, hi. Pass auf, ich habe ein Problem mit mir selbst zurzeit. Und zwar ist das so, es ist eine etwas längere Geschichte. Ich kann mich selbst überhaupt nicht ausstehen. Mhm. Das ist mein Aussehen. Also ich bin damit überhaupt nicht zufrieden, aber ich sag mal, ich habe jahrelang gelernt, ich sag mal, damit zurechtzukommen und hinterher auch zu sagen, so, okay, so sehe ich nun mal aus und es gibt etwas Hässlichere als mich und es sagen auch Leute, ach komm, so schlimm ist es doch gar nicht und ich weiß nicht, ich habe es gelernt zu akzeptieren. Mhm. Und damit klarzukommen und eigentlich auch ganz gut damit zu leben. Mhm. Jo, jetzt habe ich seit 8 Monaten einen Freund, mit dem eigentlich bisher auch alles so gestimmt hat. Und jetzt vor 2 Nächten hat er mir durch die Blume gesagt, dass er sich vom Aussehen her eigentlich ja was völlig anderes versprochen hätte. Und ich glaube, das hat mein ganzes Bild, was ich von mir selbst mühevoll aufgebaut habe, wieder total zerstört. Das verstehe ich ja nicht. Er hat sich was anderes vor... Also was hat er sich denn vorgestellt? Ja, wir hatten so überhaupt uns über das Thema Aussehen unterhalten. Mhm. Und da meinte er so, ja, was nützt ihm denn eine hübsche Freundin, wenn sie dumm ist? Und dass ich ja so intelligent wäre und bla bla. Und dass er sich eigentlich schon von als Freundin schon was ganz anderes vom Aussehen her gewünscht hätte. Mhm. Ja, und da dachte ich, scheiße, so, jetzt stehst du hier und dann ist so ziemlich alles wieder kaputt gegangen. Ja, Moment, ich habe dich immer noch nicht verstanden. Er wünscht sich eine hässlichere Freundin, als ja, du es bist. Ich bin ihm, also ich weiß nicht, ich gefalle ihm nicht. Du gefällst ihm nicht? Nein. Mhm. Gut, wir sind trotzdem zusammen. Und er meinte, er wird meinen Charakter unheimlich schätzen. Und ich weiß nicht, ich wäre natürlich und bla bla, aber so vom Aussehen her wäre ich eigentlich nicht das, was er erwartet hat. Mhm. Überhaupt nicht. Ja, aber heißt das denn, dass er trotzdem dich liebt, oder wie? Ja, doch, denke ich doch mal. Mhm. Zumindest scheint das so, aber ich sag mal, ich weiß nicht. Wie würdest du dich denn, beschreib dich mir doch mal, damit ich mir das mal ein bisschen vorstellen kann. Ach, ich sag mal, nicht beschreiben. Ich finde mich selber viel zu dürr. Mhm. Ich bin einfach nur dürr. Es ist veranlagungsbedingt, es ist auch, weil ich eine Zeit lang an Bulimie gelitten habe. Mhm. Wie groß bist du und wie schwer bist du? Ich bin 1,72 und wiege unter 50 Kilo. Mhm. Mhm. Mittlerweile wieder. Mhm. Also es sieht wirklich furchtbar aus. An mir ist nichts Weibliches, ich bin einfach nur hässlich. Also von der Figur her, so sage ich mal. Mhm. Würde ich mich selbst bezeichnen. Mhm. Sagen zu anderen, ja hier, immer, sie sieht gut aus, so wie es ist und guck dir mal die Models an, wie mager die sind und du entsprichst doch voll dem Trend. Aber mein Problem ist, dass ich den Trend, wenn das der Trend sein sollte, nicht schön finde. Mhm. Ich finde es nicht schön. Haarfarbe, Haarlänge? Lange blonde. Lange blonde Haare? Ich muss dazu sagen, ich bin Grufti. Du bist Grufti? Ich bin Grufti. Und dann blonde Haare? Hm? Und dann blonde Haare? Ja, richtig hellblond. Also ganz klar. Das traue ich mir nicht. Ah ja. Hast du den Eindruck gehabt, dass dein Freund dich am Anfang auch körperlich doch durchaus attraktiv gefunden hat? Ja, das weiß ich jetzt eben nicht mehr, ob ich das glauben soll. Ich hatte so den Eindruck und ich dachte, das ist okay, er nimmt mich, wie ich bin. Ich meine, er nimmt mich ja auch, wie ich bin. Aber ich meine, das ist natürlich schon eine krasse Aussage, wenn man das dann gesagt bekommt. Ne? Er ist nicht sehr feinfühlig. Ich weiß, dass er das jetzt nicht böse gemeint hat, um mich zu verletzen. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Bist du nicht völlig gehemmt, dass du mal denkst, ja, der findet mich eigentlich völlig unattraktiv? Ja, was glaubst du, was mein Problem ist? Genau das Ja. Also da muss er aber jetzt, finde ich, nochmal was Klärendes sagen zu dir. Ja, ich hab... Weil sonst, es ist für dich ja auch gerade nicht... Also ich finde es auch verletzend für dich, dass er dir das so gesagt hat, finde ich. Ja, genau. Und das baut dich auch nicht gerade auf. Nee, ich war froh, dass ich es gerade aufgebaut hatte, dass ich bin, zu sagen, okay, genau, ich bin so fertig. Ja. Ich würde mit ihm... Ich nenne ihm nichts Böses, also bestimmt nicht, aber ich weiß nicht, das hat doch alles wieder ziemlich kaputt gemacht. Mhm. Deswegen würde ich an der Stelle auf jeden Fall mit ihm da nochmal richtig Tacheles reden. Und wenn er dir nicht richtig rüberbringt, dass er dich schon sehr lieb hat und sehr gerne hat, glaube, müsste ich an deiner Stelle auf Distanz gehen. Weil ich immer denken würde, wenn ich mit dem im Bett läge, eigentlich findet er mich doof und gar nicht anziehend. Ja, genau so geht's mir. Ja, ja. Also red mit dem Burschen. Wie alt ist der? Der ist 21. 21. Mhm. Also nochmal ein Gespräch suchen. Ja, tschüss, Steffi, ich muss aufhören. Alles. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, in der Technik war Hans-Jürgen Wilde, der allerdings nicht verantwortlich ist für diese technischen Probleme. Das liegt an unserer Computeranlage, in der irgendwie wirklich der Wurm steckt in den letzten Zeiten. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Morgen heißt das Thema Mord. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Macht's gut. Ciao.